Steuerung A, Steuerung C und Steuerung V. Ein paar Computertasten gedrückt, rasch die Maus bewegt und geklickt. Nie war es einfacher. Große Datenmengen befinden Sie sich erst einmal im digitalen Besitz, dann in Sekundenschnelle von einem Speicherort zum anderen zu befördern oder gleich hinaus ins weltweite Netz zu schicken. Egal, ob die Buchstaben, Zahlen und Zeichen nun ein vermeintliches Staatsgeheimnis in sich bergen oder die Nachricht eines Generalbundesanwaltes. Die Aufregung digital wie analog ist groß über die Ermittlungen wegen Landesverrats gegen die Blogger von Netzpolitik.org. Bundesjustizminister Heiko Maas persönlich bezweifelt, dass es sich überhaupt um Landesverrat handelt. Auf Generalbundesanwalt Harald Range prasseln Rücktrittsforderungen ein, während die Netzpolitik-Blogger zahllose Solidaritätsbekundungen erreichen. Wer darf was wissen? Hat derjenige, der sich das meiste Wissen aneignet, automatisch die größte Macht? Dazu jetzt ein Gespräch mit Professor Peter Höres. Er ist Autor des Buches Außenpolitik und Öffentlichkeit, Massenmedien, Meinungsforschung und Arkanpolitik in den deutsch-amerikanischen Beziehungen von Erhard bis Brandt. Und Peter Höres ist Professor für neueste Geschichte an der Universität in Würzburg mit einem Schwerpunkt auf politischem Journalismus. Herr Höres, ich nehme den Namen Ihrer Disziplin mal ganz wörtlich und frage Sie, wird da gerade neueste Geschichte geschrieben oder haben wir den aktuellen Fall Netzpolitik.org in einigen Monaten fast schon wieder vergessen? Ja, ich denke, insgesamt ist die Aufregung etwas überzogen und auf der anderen Seite muss man natürlich schon auch sehen, dass nicht alles, was irgendwie einmal veröffentlicht wird, auf rechtmäßigem Wege veröffentlicht wird. Weil wir wollen ja auch nicht, dass unsere Briefe, Privatbriefe veröffentlicht werden. Dafür gibt es ja auch das Briefgeheimnis. Und umgekehrt hat natürlich auch der Staat legitime Interessen, Informationen, die intern sind, zu schützen. Sie zeigen also gerade mit dem Finger auf netzpolitik.org und sagen, naja, alles, was man rauskriegen kann und wo man sozusagen Hand anlegen kann, das muss man gar nicht sich besorgen und dann ins Netz stellen? Also ich bin etwas skeptisch gegen diese Tendenz, tatsächlich alles als Faksimile, wie es ja hier auch geschehen ist, also im Original zu veröffentlichen. Das ist ja auch keine journalistische Leistung mehr, das heißt keine Einordnung, keine Frage nach der Relevanz von solchen Dokumenten. Und es steht eben zum einen das Interesse der Öffentlichkeit an Informationen gegen auf der anderen Seite das Interesse auch der Behörden und des Staates, dass vertrauliche Dokumente, die auch so klassifiziert sind, das steht ja drüber, dann nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Und hier muss man eben auch abwägen. Und ich denke nicht, dass es legitim ist, einfach alles zu veröffentlichen, was man auf welchem Wege auch immer erhält. Gibt es heute noch so etwas wie eine Geheimpolitik, von der nur ganz wenige wissen? Im Titel Ihres Buches ist ja die Rede von Arkanpolitik, also Arcanum, zu Deutsch das Geheimnis. Ja. Also vielleicht kann man es auch weniger hochtrabend einfach nennen, vertrauliche Gespräche. Wenn Sie einmal daran denken, an die jetzt erfolgreichen Gespräche mit dem Iran über sein Atomwaffenprogramm, wären hier alle Schritte von vornherein und alle Planungen und Überlegungen auch der deutschen Seite, die beteiligt war, aber erst recht die der Amerikaner zum Beispiel, öffentlich gemacht worden, dann wären die Gespräche niemals zu einem Abschluss gekommen. Man kann also nicht mehr dieses Spiel des Austestens, des Verhandelns weitertreiben, sondern wird damit festgelegt und es erhebt sich dann eben auch Kritik. Und insofern sind gerade in der Außenpolitik vertrauliche Gespräche nach wie vor gang und gäbe und auch absolut notwendig. Und wenn Sie an die Innenpolitik denken, dann ist die Piratenpartei ja mit ihrem totalen Transparenzanspruch auch gescheitert. Indem alles öffentlich gemacht wurde, konnte eben keine vernünftige Politik mehr gemacht werden. Ich plädiere also nicht jetzt für das Gegenteil, für eine totale Geheimhaltung. Wir sind ja in einer Demokratie, die Öffentlichkeit muss unterrichtet werden, sondern auf eine Balance. Wir müssen beides haben, wir müssen die Unterrichtung der Öffentlichkeit haben, vor allem über Ergebnisse, und wir müssen einen geschützten Arkanraum auch haben. Also der Wunsch des einen, wenn ich Sie richtig verstehe, also der Wunsch des Politikers und die Forderung der anderen, der Öffentlichkeit, passen also in Einzelfällen schlichtweg nicht zueinander. Genau. Und das muss man auch aushalten. Es gibt eben auch ja nirgendwo ein Anrecht auf totale Transparenz und Öffentlichkeit. In einer Demokratie legitimiert sich der Politiker, die Regierung, über Wahlen alle 4 Jahre, erhält damit einen Auftrag. Und sie hat natürlich auch die Pflicht, das Parlament und damit die Öffentlichkeit zu unterrichten. Aber auch hier haben wir ja ein Gremium, das parlamentarische Kontrollgremium, was angehalten ist zur Geheimhaltung der Informationen, die es bekommt. Und wenn es des Öfteren zu Durchstechereien kam aus diesem Gremium, dann ist es natürlich auch verständlich, dass die Behörden reagieren. Ob das jetzt sinnvoll war in diesem Fall hier bei Netzpolitik.org, das möchte ich auch bezweifeln, weil das, was dort veröffentlicht wurde, nun wohl kaum als Staatsgeheimnis zu bezeichnen ist. Aber im Grundsatz ist es also legitim, dass auch solche Durchstechereien, die einen Rechtsbruch darstellen, verfolgt werden. Wissen ist Macht, Knowledge is Power. Der englische Philosoph Francis Bacon hat diesen Satz schon Ende des 16. Jahrhunderts so formuliert. Bei wem liegt denn heute eigentlich die Macht? Bei dem, der am schnellsten die Öffentlichkeit informiert? Das ist jetzt eine Frage der Taktik eher. Ne? Also dass Wissen natürlich mit Macht verbunden ist und dass dort, wo Wissen gebündelt ist, eben auch Macht sich zusammenballt, dem würde ich also explizit zustimmen. Und insofern ist es eigentlich auch ganz recht geschickt für den, der eben etwas erreichen will, dass er nicht sofort alles öffentlich macht. Es ist entscheidend in der Zeitpunkt auch. Ne? Also wenn ich mal von meiner Wissenschaft, von der Geschichtswissenschaft ausgehe, wir haben in der Regel eine 30-jährige Sperrfrist, sodass wir erst nach 30 Jahren an die Akten kommen, die intern sind eben in Behörden. Wir ärgern uns drüber, aber das hat natürlich auch seinen Sinn, dass hier Personen und Verhandlungen geschützt werden und erst ex post in der ganzen Fülle eigentlich analysiert werden können. Und das ist nicht ohne Grund in den meisten auch demokratischen Ländern der Welt so und zeigt eben, dass es hier auch einen Abwägungsprozess gibt zwischen eben Öffentlichkeit und Geheimhaltungsinteressen. 30 Jahre sind ja fast eine biblische Zeit, gemessen an der Schnelligkeit, in der man per Mausklick und Tastendrücken vorgehen kann. Also sind jetzt sozusagen an den neuesten Entwicklungen und an den sich überschlagenden Ereignissen, sind da die bösen Medien schuld? Also die Möglichkeiten sind natürlich einfach andere als früher. Also einmal was die Schnelligkeit betrifft und andererseits natürlich was die Quantität betrifft. Ne? Also diese Hunderttausenden von Dokumenten, die auf WikiLeaks abgelegt wurden, das war natürlich früher nicht vorstellbar. Auf der anderen Seite brauchen auch die Netzmedien heute ja die sogenannten alten Medien, also Radio, Presse, Fernsehen, die eben diese Fülle der Informationen überhaupt erstmal einordnen und aufbereiten. Ne? Das hat man bei WikiLeaks auch sehr schön gesehen mit der Kooperation mit dem Guardian und Spiegel. Strukturell bestand eigentlich aber diese Konfliktlage schon immer so, auch in den 70er Jahren zum Beispiel, gerade unter der Regierung Brandt, die mehr Demokratie wagen wollte, kam es zu erheblichen Anstrengungen des Staates, der Bundesregierung, Journalisten, die sensible Dokumente an die Öffentlichkeit bringen, zu verfolgen auch. Da wurde damals auch schon die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Und insofern ist das strukturell jetzt nichts Neues. Nur in der Quantität und in der Beschleunigung des Ganzen haben wir eben eine neue Dimension durch das Netz. Nichts Neues, sagen Sie. Die kritische Öffentlichkeit ist ja ein Ideal bereits des Zeitalters der Aufklärung gewesen. Also gehen wir mal ein paar Schritte zurück in der Geschichte bis ins 18. Jahrhundert. Sind also die Rufe nach Transparenz von heute immer noch die Auswirkungen dieser Reformbewegung? Ja, also damals hat man ja nicht von Transparenz gesprochen, sondern von Publizität und die Lichtmetapher war überall. Ne? Enlightenment heißt ja Aufklärung auch im Englischen. Man wollte eben Licht in das Sinistre, in das Dunkle bringen. Und bei Immanuel Kant, dem Aufklärungsphilosophen schlechthin, wird eben die Forderung erhoben, dass Dinge der Politik und des Rechts mit der Publizität zusammenspielen müssen. Das ist geradezu ein Kriterium, um Politik zu überprüfen, ob sie Öffentlichkeit ertragen kann. Sozusagen. Der Hintergrund waren natürlich die absoluten Fürsten der damaligen Zeit, die eben tatsächlich arkan gehandelt haben, geheim gehandelt haben und zum Teil nach Gutdünken. Und Kant wollte dem eben die Beistimmung der Staatsbürger, wie er es formulierte, und die Öffentlichkeit entgegensetzen. Nur aus dem Abstand von heute, und da gibt es auch schon bedeutende Studien dazu von Koselleck etwa, einem großen Historiker, der vor einigen Jahren verstorben ist, erscheint das doch etwas naiv, diese Vorstellung, dass gute Politik schon allein dadurch zustande käme, dass sie öffentlich ist. Wir sollten nicht immer von einem Extrem ins andere fallen, sondern es kommt hier eben tatsächlich auf das Maß an und auf das Austarieren unterschiedlicher Ansprüche. Das sagt Peter Höres, Professor für Neueste Geschichte an der Universität Würzburg und Autor des Buches Außenpolitik und Öffentlichkeit.